去。Yo, ich bin der King. Yeah. Wir rennen. Jagen das Money, counten das Money, laufen zu Money. Wir rennen. Jagen das Money, counten das Money, laufen zu Money. Ich lauf nur zu dem Money, denn ich will nur dieses Money. Unterwegs mit diesem Money, alles dreht sich nur um Money. Ich hab niemals genug Money, ich will immer noch mehr Money. Call am Handy an den Johnny und sag, gib mir dieses Money. Ich will noch mehr Money, deshalb renn ich durch die Town. Seit ich Money habe, kann ich keiner mehr vertrauen. Waffe ist drin in der Jackentasche. Guck, wie ich deine Slut vernasche. Pussy ist wet wie eine Apfeltasche. Mein Dick ist lang wie eine Wasserflasche. Ich bin hart wie eine Kaffeetasse. Ich chille auf meiner Dachterrasse. Wir rennen herum ohne Pause und stoppen und hasseln und grinden, ich mache Kasse. Ich will noch mehr Geld. Ich will noch mehr Fame. Ich will noch mehr Hoes. Wir rennen herum in den Moos. Ich will noch mehr Geld. Ich will noch mehr Fame. Ich will noch mehr Hoes. Wir rennen herum in den Moos. Wir rennen. Jagen das Money, counten das Money, laufen zu Money. Wir rennen. Jagen das Money, counten das Money, laufen zu Money.